Nun also, hätte er sich dann dazu entschlossen, wenn es keinen anderen Ausweg gegeben hätte? Wäre es unter seiner Würde gewesen, weil es zu wenig monumental gewesen wäre? Und eine Sünde? Ich habe mich mit dieser Frage schrecklich lange abgequält, so dass ich mich furchtbar schämte, als mir aufging, ganz plötzlich irgendwie, dass es nicht nur nicht unter seiner Würde gewesen wäre, sondern ihm nicht einmal in den Sinn gekommen wäre, dass dies nicht monumental sei. Ja, er hätte nicht einmal begriffen, was dabei unter seiner Würde sein sollte. Und wenn er keinen anderen Ausweg gehabt hätte, so würde er sie eben erwürgt haben, ohne jedes Nachdenken, so einfach, dass sie nicht einmal einen Laut von sich gegeben hätte. Nun, und so habe ich denn das Nachdenken aufgegeben und habe getötet, dem Beispiel der Autorität folgend. Und so war es, wirklich genauso. Du findest es lächerlich? Ja, Sonja, das Lächerlichste ist dabei, dass es vielleicht genau so geschehen ist. Sonja fand es durchaus nicht lächerlich. Sagen Sie es mir lieber einfacher, ohne Beispiele, bat sie noch schüchterner und noch leiser. Er wandte sich ihr zu, blickte sie traurig an und ergriff ihre Hände. Du hast wieder recht, Sonja. Das ist doch alles Unsinn, ist nur leeres Geschwätz. Siehst du, du weißt doch, dass meine Mutter fast nichts hat. Meine Schwester hat zufällig eine gute Ausbildung erhalten und ist dazu verurteilt, sich ihr Leben lang als Gouvernante durchzuschlagen. Die letzte Hoffnung beider war ich, ganz allein. Ich studierte, konnte aber nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten und war gezwungen, vorläufig die Universität zu verlassen. Und selbst wenn es sich so weiter hingezogen hätte, konnte ich doch nur hoffen, etwa in 10 oder 12 Jahren, vorausgesetzt, dass meine Verhältnisse sich verbesserten, Lehrer oder Beamter mit 1.000 Rubel Jahresgehalt zu werden. Er sprach, wie wenn man etwas auswendig Gelerntes aufsagt. Bis dahin hätte sich meine Mutter vor Sorgen und Kummer verzehrt, und mir wäre es nicht gelungen, ihr ein ruhiges Leben zu verschaffen. Und meine Schwester, nun mit der Schwester hätte es noch schlimmer kommen können. Ja, und wer hat denn schon Lust, sein ganzes Leben lang an allem vorbeigehen und sich von allem abwenden zu müssen, die Mutter zu vergessen und die Beleidigung der Schwester zum Beispiel gehorsam zu ertragen?